Amamos igual. Wir arbeiten Amamos gleich, igual. Lieben gleich und sind gleich stolz auf Costa Rica. Egal ob schwul, lesbisch, bisexuell oder transsexuell. Wir alle wollen in einer Gesellschaft ohne Diskriminierung leben. Wir fordern den neuen Präsidenten dazu auf, Stellung zu nehmen und Aktionen durchzuführen, die unsere Rechte verteidigen und uns Respekt verschaffen. Ich bin Francisco Madrigal vom Zentrum für Forschung und Förderung der Menschenrechte in Zentralamerika, kurz CIPAC. Meine Stimme ist für Costa Rica. Dies ist eine Produktion des Kommunikationszentrums Voces Nuestras und der Stunde der sozialen Bewegungen.